Die ganze Armee und Bevölkerung der TVRK setzen sich für die Beseitigung der Überschwemmungsschäden in nördlichen Gebieten vom Bezirk Nordhamgyong wie ein Mann ein. Auch die Mitarbeiter des Gesundheitswesens führen in den Katastrophengebieten die Arbeiten für Hygiene und Vorbeugung aktiv durch. Das Gesundheitsministerium sorgt durch Absendung der Mitarbeiter für rechtzeitige Lösung der Probleme vor Ort und ergreifen genaue Maßnahmen zum schnellen Transport aller für medizinischen Dienst notwendigen Arzneien. Die Medikamente für Schutzimpfung und die Spritzen sind vor Ort angekommen. Man bemüht sich um die Lieferung von mehr Arzneien. Es wurden die Fragen für hygienische und prophylaktische Arbeit in den Katastrophengebieten besprochen und die schnelle Lieferung des Desinfektionsmittels für Trinkwasser organisiert.